Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. It is Daniel who is back with me. Daniel ist wieder bei mir. And not Gracie. Nicht Gracie. Even though Gracie did well, we're glad to have Daniel here. Auch wenn Gracie sich gut geschlagen hat, sind wir froh, Daniel hier zu haben. So, let's continue with 1 Corinthians chapter 2, verse 1. Machen wir also weiter mit 1. Korinther 2, Vers 1. Here is what the Apostle Paul is telling us. Hier sagt uns der Apostel Paulus: My brothers and sisters, when I first came to proclaim to you the secrets of God, I refused to come as an expert, trying to impress you with my eloquent speech and lofty wisdom. Meine Brüder und Schwestern, als ich zum ersten Mal zu euch kam, um euch die Geheimnisse Gottes zu verkünden, wollte ich nicht als Experte kommen und euch mit meiner wortgewandten und erhabenen Weisheit beeindrucken. Why is this such an important statement from Paul? Warum ist diese Aussage von Paulus so wichtig? Look, if you are a very simple preacher that is very simple and not highly educated, it's easy for you to say that. Schau, wenn du ein sehr einfacher Prediger bist, der sehr einfach und nicht hochgebildet ist, fällt es dir leicht, das zu sagen. But it's not just anybody who said it, it's Paul. Aber es ist nicht irgendjemand, der das sagt, es ist Paulus. The historians actually say that Paul was one of the greatest minds that ever lived. Die Historiker sagen sogar, dass Paulus einer der größten Denker war, die je gelebt haben. He was highly educated. Er war hochgebildet. And he, so historians say, was a genius. Und er war, so sagen die Historiker, ein Genie. And he could have brought the most intelligent speeches that anybody could bring. Und er hätte die intelligentesten Reden von sich geben können, die ein Mensch je hätte halten können. But look what he says. Aber schau, was er sagt. He says, I refused to come as an expert. Ich habe mich geweigert, als Experte zu kommen. So he could have, but he refused to. Er hätte es durchaus machen können, aber er hat es abgelehnt. I remember when I wrote my first book. Als ich mein erstes Buch schrieb. And I made the mistake to ask too many people for their opinion. Machte ich den Fehler, zu viele Leute nach ihrer Meinung zu fragen. You know, I never wrote a book, so I didn't know how to do that. Ich hatte noch nie ein Buch geschrieben, also wusste ich nicht, wie ich das anstellen sollte. And as I began to just let the people read it, and I wanted to know their opinions, because I wanted to do a good job. Als ich es dann einfach von den Leuten lesen ließ und ihre Meinung wissen wollte, weil ich eine gute Arbeit leisten wollte, I had so many different opinions that I got confused. Hatte ich so viele verschiedene Meinungen, dass ich ganz verwirrt war. But one of the things that really made me think a lot. Aber eine Sache, die mich wirklich nachdenklich machte, was a person that I highly respected. War eine Person, die ich sehr schätzte. And this is what this person said to me. Diese Person sagte Folgendes zu mir. Reinhard, I don't think the book is well enough written. Reinhard, ich glaube, das Buch ist nicht gut genug geschrieben. It is too simple. Es ist zu einfach. You need to write it deeper. Du musst es tiefgründiger schreiben. This is too simple. Das ist zu einfach. So I went away and I thought about this. Ich ging fort und dachte darüber nach. And I prayed about it. Betete darüber. And I decided that I will not listen to the advice of this person. Und beschloss, nicht auf den Rat dieser Person zu hören. I tell you why. Ich sage dir warum. Because if the truths and the secrets of God cannot be presented simply, wenn die Wahrheiten und Geheimnisse Gottes nicht einfach dargestellt werden können, I think we're making a mistake. Machen wir meiner Meinung nach einen Fehler. Because how shall simple people grab hold of the gospel? Wie sollen dann einfache Menschen das Evangelium erfassen? So look what Paul is telling us. Schau also, was Paulus uns sagt. He said that he proclaimed to them the secrets of God. Er sagt, dass er ihnen die Geheimnisse Gottes verkündet hat. So what is he talking about? Wovon redet er also? He's talking about the new covenant. Er redet über den neuen Bund. The gospel. Das Evangelium. It was secret until Jesus came and revealed it. Es war verborgen, bis Jesus kam und es offenbarte. Now there's nothing secret anymore. Jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr. Do you know, I used to have this attitude, which I think a lot of people still do today. Früher hatte ich folgende Einstellung und ich glaube, viele Leute denken auch heute noch so. We need to spend a lot of time seeking God. Wir müssen viel Zeit damit verbringen, Gott zu suchen. And ask him to reveal his secrets to us. Und ihn bitten, uns seine Geheimnisse zu offenbaren. And yes, I will not judge anybody who does it. I used to do this. Ich verurteile niemanden, der das tut. Das habe ich früher auch getan. Until I found out that in Jesus every secret of God was revealed. Bis ich herausfand, dass in Jesus jedes Geheimnis Gottes offenbart wurde. There is nothing hidden anymore. Es gibt nichts Verborgenes mehr. So if you truly understand the secret of God, which has been revealed in Jesus Christ, wenn du das Geheimnis Gottes, das in Jesus Christus offenbart wurde, wirklich verstehst. And if you look at Jesus, nothing will be hidden anymore. Und wenn du Jesus anschaust, wird nichts mehr verborgen sein. Everything will become very clear. Alles wird ganz klar. Then you can only do as Paul did. Dann kannst du nur das tun, was Paulus tat. You have to say, I refuse to come as an expert. Du musst sagen, ich weigere mich, als Experte zu kommen. It's so simple. Jesus and Jesus and Jesus again. Es ist so einfach. Jesus und Jesus und nochmals Jesus. Look what he says. Schau, was er sagt. Trying to impress you with my eloquent speech and lofty wisdom. Euch mit meiner Redekunst und erhabenen Weisheit zu beeindrucken. Paul could have done that. Das hätte Paulus tun können. Paul could have impressed anybody with his incredible wisdom and intelligence. Paulus hätte jeden mit seiner unglaublichen Weisheit und Intelligenz beeindrucken können. But Paul knew if he does that, there will be trouble. Paulus wusste jedoch, wenn er das tut, wird es Ärger geben. You know why? Weißt du warum? Because the focus would have changed from Jesus to Paul. Weil sich der Fokus von Jesus auf Paulus verlagert hätte. Look at your own life, my dear friend. Betrachte dein eigenes Leben, mein lieber Freund. I look in general at the Christian world. Wenn ich mir die christliche Welt im Allgemeinen anschaue, how many Christians have tried to find one more wisdom, one more clever speaker, one more clever preacher. Wie viele Christen versuchen, noch eine Weisheit, noch einen klugen Redner, noch einen klugen Prediger zu finden? And they're so impressed. They get so impressed when they find human wisdom. Und sie sind so beeindruckt. Sie sind so beeindruckt, wenn sie menschliche Weisheit finden. And then what happens? Was passiert dann? It always ends in disappointment. Es endet immer in einer Enttäuschung. You know, I sat in a meeting once with a highly intelligent preacher. Einmal saß ich in einer Versammlung mit einem hochintelligenten Prediger, and I really love and respect that man. Den ich wirklich liebe und respektiere. And I'm sure that man is a genius. Dieser Mann ist sicher ein Genie. And he was preaching these sermons, you know, and talking about these very deep, deep things from all over the Old Testament. Er hielt die Predigt, redete über diese sehr tiefgreifenden Dinge aus dem ganzen Alten Testament. And connecting things of the Old Testament and parables, and it's like very deep. Und verband Dinge aus dem Alten Testament und Gleichnisse. Es war sehr tiefgründig. And everybody was impressed. Alle waren beeindruckt. And then I had a conversation with another pastor who was in the meeting. Dann unterhielt ich mich mit einem anderen Pastor, der in der Versammlung war. And they talked about how impressive that Bible teacher is. Darüber, wie beeindruckend dieser Bibellehrer war. And I asked this guy. Und ich fragte diesen Mann. So from that impressive message, how can you make that work in your life? Wie kannst du aus dieser beeindruckenden Botschaft etwas für dein Leben mitnehmen? How do you apply them? Wie kannst du sie anwenden? And you know, the guy realized it was deep and impressive, but he didn't even know what to do with it. Der Mann erkannte, dass es tiefgründig und beeindruckend war, aber er wusste nicht einmal, was er damit anfangen sollte. If you make Jesus great, everybody knows what to do with him. Wenn du Jesus groß machst, weiß jeder, was er mit ihm anfangen soll. Make him your life. Mach ihn zu deinem Leben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.